بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir reden immer noch über den jüngsten Tag und über die großen Zeichen, die auf das baldige Eintreffen der Stunde hinweisen. Und wir haben bereits den Dajjal kennengelernt und haben auch bereits das zweite große Zeichen kennengelernt. Und zwar ist es das Herabsteigen von Isa a.s. Und wir haben gesagt, bevor wir detailliert erfahren, wo er herabsteigen wird, wie und welche Aufgaben er erfüllen wird, wollen wir uns mit seiner Geburt befassen, weil dieses bereits ein Wunder war. Und weil leider viele und vor allem viele unserer Kinder nicht wissen, wer Isa a.s. ist, sondern das, was sie über ihn wissen, ist das, was sie in den Schulen hören und lernen. Und viele leider, wenn du sie fragst, wer ist Isa a.s., wer ist Jesus, dann hörst du von ihnen, dass er Gottes Sohn ist. Deswegen ist es einfach wichtig zu wissen, wer Isa a.s. ist, wie ist er geboren, wie kam es überhaupt dazu, dass die Christen behaupteten, dass er Gottes Sohn ist, weil sie gewisse Sachen nicht verstanden haben oder nicht glauben wollten. Wie wir gesehen haben, dass Maryam a.s., die Mutter von Isa a.s., dass sie, als sie sich eines Tages aufgemacht hat, alleine, um ihre Angelegenheiten zu regeln, hat sie auf einmal eine Person vor sich gesehen. Und sie war erschrocken gewesen, da sie alleine war. Und sie sagte und suchte Zuflucht bei Allah vor ihm, dass er sie verschonen möge. Aber diese eine Person, das war Jibril a.s. gewesen, und er sagte zu ihr, dass sie keine Angst haben soll und dass er ein Gottesgesandter ist, der zu ihr gekommen ist, um ihr eine frohe Botschaft zu verkünden. Und Maryam a.s., sie fragte ihn, was für eine frohe Botschaft? Und er verkündete ihr, dass sie schwanger wird mit einem Jungen. Und sie war erschrocken gewesen. Und sie fragte ihn, wie kann es sein, dass ich einen Jungen kriege, während ich doch nicht verheiratet bin? Und auch so nicht sittenlos bin. Wie kann es denn sein? Aber er erklärte ihr, dass Allah dieses entschieden hat und so wird es auch sein. Und sie hat sich der Entscheidung Allahs unterworfen und hat es akzeptiert. Und bis zu diesem Punkt sind wir letzte Woche gekommen. Und nach der richtigen Meinung der Gelehrten hat Maryam die Schwangerschaft so getragen wie alle anderen Frauen. 9 Monate mit allem drumherum, was zu einer Schwangerschaft gehört. Außer bei ihr war das so gewesen, dass sie alleine war und dass sie Angst davor hatte, dass die anderen es sehen und sich dann Fragen stellen werden, wie kommt's, dass sie schwanger ist, obwohl wir doch wissen, dass sie eine ehrbare Frau ist, eine reine Frau, eine saubere Frau, eine gottesfürchtige Frau. Aber mit der Zeit wurde natürlich ihr Bauch immer dicker und irgendwann konnte sie diese Schwangerschaft auch nicht mehr verbergen. Man konnte sehen, dass sie schwanger war. Und einer, der in der Moschee gearbeitet hat, ihm ist es aufgefallen. Er sah, wie ihr Bauch immer größer wurde. Aber er wollte das nicht wahrhaben, weil er sich dachte, so eine ehrbare Frau, so eine reine Frau, sie kann das nicht getan haben. Aber irgendwann wurde ihr Bauch immer größer und größer, sodass er sie unbedingt fragen wollte, was ist, wie kommt es zustande, was ist passiert? Erklär mir das. Und dann sagte er zu ihr, und sein Name war Yusuf al-Najjar, wie gesagt, derjenige, der in der Moschee dort gearbeitet hat. Er sagte zu ihr, O Maryam, ich möchte dich über etwas befragen, so sei nicht beunruhigt. Ich will etwas von dir wissen, aber sei nicht beunruhigt. Aber Maryam hat sofort verstanden, was er will. Und sie hat sofort verstanden, wie seine Frage sein wird. Sie sagte zu ihm, frag, was du willst, aber wähle schöne Worte und sag nur Gutes. Und dann sagte er zu ihr, ist je eine Pflanze ohne Samen gewachsen? Ist je ein Baum ohne Regen gewachsen? Ist je ein Kind ohne Vater geboren? Er wollte es wissen. Er fing erstmal mit ganz normalen Fragen an, um auf diesen einen Punkt zu kommen. Hast du jemals eine Pflanze gesehen, die so herausgekommen ist, ohne dass man vorher Samen geworfen hat und gesät hat? Hast du jemals einen Baum gesehen, der einfach so gewachsen ist, ohne dass vorher Wasser gefallen ist auf ihm? Und hast du jemals ein Kind gesehen, das geboren wurde ohne einen Vater? Er wollte wissen, wie kann es sein, dass du schwanger geworden bist? Weil du bist nicht verheiratet, auch so wissen wir über dich nur Gutes. Und schaut, was Maryam zu ihm sagte. Sie sagte zu ihm, ja, ich verstehe, auf was du hinaus willst. Was deine Frage anbelangt, ob je ein Baum oder eine Pflanze ohne Samen oder ohne Wasser gewachsen ist, so erschuf Allah die ersten Bäume und die ersten Pflanzen ohne Samen. Dann denkt darüber nach, die allererste Pflanze, der allererste Baum, wie ist er erschaffen worden? Allah sagte, sei und es war da gewesen. Und sie sagte zu ihm weiter, und bezüglich deiner Frage, und wurde je ein Kind ohne Vater geboren? Sie sagte zu ihm, Allah erschuf Adam ohne Vater und ohne Mutter. Und dieser Diener Allahs, er verstand, dass Allah zu allem die Macht hat. Und er sagte, ich habe es verstanden. Und dann vergingen die Tage, und dann war es so weit gewesen, dass Maryam das Kind bekommt. Und sie war alleine gewesen. Wen hätte sie mitnehmen können? Welche Frau sollte ihr helfen? Wer sollte bei ihr sein? Niemand, weil niemand davon wusste. Und sie wollte auch nicht, dass sie überhaupt jemand davon erfährt. Und deswegen ist sie abseits gegangen und wollte irgendwo sein, wo keiner sie sieht. Und da wollte sie das Kind ganz allein gebären. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, so empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Sie hat sich zurückgezogen und wollte in einem fernen Ort, wo sie keiner sieht, das Kind bekommen, ganz alleine. Einer von uns, der ein Kind hat, der weiß, wie die Frauen sind, kurz bevor sie ihr Kind bekommen, ängstlich, sie haben Angst, sie wissen nicht, vor allem, wenn es das erste Mal ist, was geschieht. Am besten hätten sie diejenigen um sich herum, denen sie vertrauen, Ärzte, alles. Und sie war ganz alleine gewesen, in einem fernen Ort. Und auch noch Sorge dabei, was soll ich tun, wenn das Kind dann da ist und ich zurückgehe zu meinem Volk? Was soll ich ihnen sagen? Wie soll ich ihnen das erklären? Allah sagte über sie, die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie kamen einem Palmenstamm vorbei und hat sich dahingesetzt, weil die Wehen dann stark wurden. Und schaut, was sie gesagt hat. Sie sagte, o wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Wäre ich doch nur vorher gestorben, würde ich mir all das hier sparen. Was soll ich den Leuten danach sagen, wenn sie mich fragen, woher ich das Kind habe? Wäre ich doch schon vor Jahren gestorben und wäre schon längst in Vergessenheit geraten. Aber schaut, was dann passiert ist. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Da rief er ihr von unten her zu, Isa a.s., der gerade geboren wurde. Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Als sie Isa a.s. gebärt hat, hat ihn Allah s.w.t. reden lassen. Ein kleines Kind, gerade geboren, hilflos. Er sagte zu ihr, hab keine Angst, beruhige dich. Schau, Allah s.w.t. hat ein kleines Bächlein neben dir gebracht, trink von diesem Wasser. Das hat er nur für dich gebracht, trink davon, beruhige dich. Und dann sagte er zu ihr weiter, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Iss erstmal was, trink erstmal was. Ein Riesenwunder, er wird geboren ohne Vater. Und sobald er geboren ist, kann er schon sprechen und beruhigt hier seine Mutter, die sehr aufgebracht ist. Und er sagte zu ihr weiter, فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Er sagte zu ihr, das, was sie tun soll, wenn sie jetzt zu ihrem Volk zurückgeht. Er sagte zu ihr, so iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Isa, ihr Sohn, der gerade geboren wurde, sagte zu ihr, iss erstmal und trink und beruhige dich. Und dann nimm mich und geh mit mir zurück. Und wenn sie dich fragen sollen, wo du mich her hast, wie kann es sein, sag ihnen, ich habe Allah versprochen, heute zu fasten und mit keinem zu reden. Und dann ist sie mit Isa a.s. zu ihrem Volk zurückgegangen. Und als sie dann sah mit dem Kind, waren sie erschrocken gewesen und fingen an mit ihr zu reden, wo hast du das Kind her? Wie konntest du sowas tun? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Und sie sagten, O Maryam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Harun. Und sie meint damit Schwester Harun, von wegen in deinen Taten. Du bist doch so gottesfürchtig gewesen wie Harun. Und hast was eine edle Frau gewesen und so weiter. O Schwester Harun, dein Vater war doch kein sündiger Mann. Noch war deine Mutter eine Hure gewesen. Woher hast du das her? Deine Eltern war nicht dafür bekannt gewesen, weder dein Vater noch deine Mutter. Und auch du, dich hatten wir ganz anders. Wie kann es sein, dass du so eine schändliche Tat begangen hast? Wie kann es sein? Und sie zeigte ihnen, dass sie kein Wort sagen wird. Und das, was sie ihnen erklärte und zeigte, war mit ihrer Hand und zeigte auf Isa a.s., auf diesen kleinen Säugling, der gerade geboren wurde. Und die Leute dachten sich, was sollen wir mit einem Säugling, der gerade frisch geboren wurde? Soll er uns jetzt etwa erklären, wie er geboren wurde und wer sein Vater ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Da zeigte sie auf ihn. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Denkt sie, wir sind verrückt? Und dann sprach Isa a.s. Er sagte zu ihnen, قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Hier eure Antwort. Ich bin Allahs Diener. Ich bin nicht Gottes Sohn. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht einer von den Dreien. Nicht, ich bin Allahs Diener. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich am Leben bin. Er hat mir befohlen, dass ich ihm dienen soll, dass ich beten soll, dass ich spenden soll. Das ist meine Aufgabe. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Und ich soll, sagt Isa a.s. zu seinen Leuten in der Wiege, und ich soll gütig gegenüber meiner Mutter sein. Auch das ist meine Aufgabe. Ich soll gütig zu meiner Mutter sein. Schaut, wie wichtig das ist, zu den Dingen, zu er gerufen wird, dass er ein Diener Allahs sein soll und dass er auch gütig zu seiner Mutter sein soll. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Und so hat Isa a.s. zu ihnen gesprochen, der frisch geboren wurde, hilflos, auf seine Mutter angewiesen, gibt seinem Volk die Antwort, dass er Allahs Gesandter ist. Und auch eine Antwort an alle Christen, die behaupten, dass er Gottes Sohn ist, oder die behaupten, dass er Gott ist, oder ein von den Dreien ist. Hier ist die Antwort. Er sagt, ich bin ein Diener Allahs, so wie alle Propheten vor mir. Ich bin ein Diener Allahs. Das ist meine Aufgabe, ihm zu dienen, zum Tawhid zu rufen, zu beten, zu spenden und gütig zu meiner Mutter zu sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnte, dass die Leute der Schrift bezüglich Isa in die Irre gegangen sind, weil sie es nicht begriffen wollten, dass hier jemand geboren wird ohne Vater. Und deswegen haben sie überlegt, wer kann denn sein Vater sein? Und so haben sie Allah subhanahu wa ta'ala zum Vater von Isa erklärt. Erhaben ist Allah über das, was sie ihm davor werfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Das ist Isa, der Sohn Maryam. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln, woran die Leute der Schrift zweifeln. Es steht Allah nicht zu, sich ein Kind zu nehmen. Allah, warum sollte er ein Kind haben? Er ist auf uns nicht angewiesen. Er ist weder auf ein Kind angewiesen, auf eine Frau, auf eine Partnerin. Auf nichts ist er angewiesen. Wir sind diejenigen, die auf unseren Herrn angewiesen sind. Er nicht. Warum sollte er ein Kind haben? Wenn er etwas will, dann sagt er zu der Sache, sei, und es wird auch so sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, und er sagt nur zu einer Sache, sei, und so ist es. Isa sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Das war die Aussage von Isa a.s. Euer Herr und mein Herr, unsere Aufgabe ist es, ihm zu dienen. Nicht, dass ihr mich zu Gott macht oder zu Sohn Gottes oder sonst irgendwas, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Herr und dem haben wir zu dienen. Deswegen sollst du wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist unbedürftig. Er ist auf keinen von uns angewiesen, sondern wir sind diejenigen, die auf ihn angewiesen sind. Er ist auf kein Kind angewiesen, er ist auf keine Partnerin angewiesen, auf nichts. Nichts ist ihm gleich. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Sag, er ist Allah einer. Es gibt keinen an seiner Seite. Noch hat er einen Sohn, eine Frau oder sonst irgendwas. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Nichts ist ihm gleich. Deswegen, wenn ihr nicht begreifen wollt, dass Isa ohne Vater geboren wurde, so wurde doch Adam erschaffen ohne Vater und ohne Mutter. Das habt ihr begriffen und habt ihr akzeptiert, aber das andere wollt ihr nicht begreifen. Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn ist es ein einfaches. Er muss nur sagen, sei und es wird auch so sein. Und Isa alayhi salam, als er dann älter wurde, fing er natürlich an, sein Volk zum Tauhid zu rufen, so wie alle Propheten und Gesandten vor ihm und nach ihm. Das ist ihre Aufgabe und die Aufgabe der Großgelehrten und die Aufgabe von jedem, der zu Allah rufen will. Er ruft zum Tauhid auf, weil das dein Schlüssel zum Erfolg ist und das ist deine einzige Errettung, nichts anderes. Dein höchstes Kapital, wenn du das verlierst, hast du alles verloren. Deswegen fing er an, sie zum Tauhid zu rufen und dass sie die Tora und das Evangelium umsetzen sollen. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und er diskutierte mit ihnen. Und er machte ihnen klar, dass der Weg, auf dem sie sich befanden, ein Weg der Irreleitung ist. Aber als er dann irgendwann gemerkt hat, dass sie sich ihm widersetzt haben und dass sie ihm nicht folgen wollten, stand er auf und sagte zu ihnen, Man Ansari ilallah, wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Er wollte wissen, wer von euch ist gläubig? Und dann sind nur 12 aufgestanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er, wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Und die Jünger, diese 12, sie sagten, wir sind Allahs Helfer, wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir ihm ergeben sind. Unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast und folgen dem Gesandten, so schreibe uns auf unter die Zeugnisabgelegenen. Also unter denen, die Zeugnis abgelegt haben und somit Muslime wurden. Und diejenigen, die sich um Isa a.s. versammelt haben, waren arme, schwache gewesen. Und seine Anhänger wurden immer mehr. Und diejenigen, die Köpfe des Unglaubens, haben versucht, damals wie heute, die Wahrheit zu bekämpfen. Mit allen Mitteln. Glaubt nicht, dass der Kampf gegen die Wahrheit und der Kampf gegen den Islam etwas Neues ist. Immer wenn die Propheten und Gesandten mit der Wahrheit kamen und immer wenn die Gelehrten die Menschen zur Wahrheit gerufen haben, gab es immer Leute, die sie bekämpft haben und die alles versucht haben, diesen Ruf, diese Dauer zu beenden, zu stoppen. Und auch in der Zeit von Isa a.s. haben sie versucht, ihm eine List zu machen, dass er getötet wird. Sie sind zu den römischen Kaiser gegangen, die damals die Region beherrscht haben und sagten zu ihm, Isa verbreitet hier eine Theorie, die dafür sorgen wird, dass dein Stuhl fallen wird, dass deine Macht fallen wird und dass dein Reich zugrunde gehen wird. Deswegen beeile dich und bring ihn um und dann hast du kein Problem mehr. Und er glaubte ihnen. Deswegen befahl er, dass Isa a.s. gefangen genommen werden sollte, dass er gekreuzigt werden sollte und dass er getötet werden sollte. Aber Allah subhanahu wa ta'ala rettete Isa a.s. Das, was die Leute der Schrift, sowohl Juden und Christen, nicht wahrhaben wollen, dass Isa a.s. weder gekreuzigt wurde, noch wurde er getötet, noch irgendwas, sondern Allah subhanahu wa ta'ala rettete ihn vor dieser Hinrichtung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله سبحانه وتعالى erklärt, was geschehen ist. Er sagt, und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet, weil die Juden sagen, dass sie ihn getötet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen die Antwort darauf, aber sie haben ihn weder getötet, noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Und zwar war es so gewesen, dass als sie ihn umbringen wollten, Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, der ihn verraten hat, der Isa a.s. verraten hat, hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala das gleiche Aussehen gegeben wie Isa a.s. als Strafe dafür, dass er Isa verraten hat. Und deswegen haben sie sich ihn geschnappt, denkend, dass er Isa a.s. ist und haben ihn dann gekreuzigt und getötet. Aber Isa a.s., Allah subhanahu wa ta'ala hob ihn empor zu sich. Und deswegen wird er dann von den Zeichen des jüngsten Gerichts wieder herabsteigen auf die Erde. Wir gesehen haben, wenn er Dajjal umbringen wird. Isa a.s. ist nicht gestorben. Isa a.s. lebt immer noch. Allah subhanahu wa ta'ala hob ihn zu sich. Und er wird dann zu Ende der Zeit hin wieder herabsteigen, so wie wir bereits letzte Woche gesehen haben, aber auch noch sehen werden. Und die Christen, sie behaupten, weil die Juden sagen, sie haben ihn getötet. Sie sagen, wir haben ihn gekreuzigt und er ist gestorben. Und die Christen, die sagen, ja, er wurde gekreuzigt, er starb und er wurde beerdigt. Und nach 3 Tagen kam er aus seinem Grab heraus und stieg dann in den Himmel. Ein gewaltiges, was sie sagen. Und sie sagen, er hätte sich an die rechte Seite Allahs gesetzt. Und er wird irgendwann richten über die Leute. All das sind Lügen, was sie über Allah subhanahu wa ta'ala erzählen. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge. Und Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht ihnen, den Juden und den Christen, dass Isa alayhi salam getötet wurde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wie wir bereits gesehen haben, in dem Vers davor, dass er weder getötet noch gekreuzigt wurde, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu sich erhoben hat. Und dann, kurz vor dem Eintreffen des jüngsten Gerichts, wird er wieder herabsteigen und wird dann Dajjal umbringen und noch andere Sachen, was wir dann sehen werden. Und die Gelehrten sagen, dass es noch eine zweite Meinung gibt. Was geschah, als die Juden und die Römer Isa a.s. gesucht haben? Eine Meinung besagt, dass derjenige, der ihn verraten hat, und zwar war das Judas gewesen, dass er das Aussehen von Isa angenommen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn so aussehen lassen, er wurde hingerichtet. Und in einer anderen Überlieferung, die Ibn Abbas berichtet hat, radiallahu anhuma, und was bei Ibn Abi Hatim und bei An-Nasa'i und Ibn Kathir verzeichnet ist, und das authentisch erklärt wurde, als Isa a.s. gesehen hat, dass er verfolgt wird, ist er in ein Haus gegangen, wo diese 12, die an ihn geglaubt sind, waren. Und er sagte zu ihnen, einige von euch werden ungläubig werden nach mir. Wer von euch ist bereit, mein Äußeres anzunehmen und an meiner Stelle zu sterben und er wird mit mir zusammen im Paradies sein? Der Jüngste von ihnen stand auf, sagte ich. Und Isa sagte zu ihm, nein, setz dich hin. Und er fragte nochmal, wer ist bereit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm mein Äußeres gibt und dass er für mich stirbt und dass er mit mir dann im Paradies zusammen sein wird? Und dieser junge Mann stand wieder auf, dieser Jugendliche. Und Isa sagte zu ihm, setz dich hin. Und er fragte ein drittes Mal und er stand wieder auf. Und dann sagte er zu ihm, du bist es, dann sollst du es sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm dieses Äußere, was Isa, so wie Isa a.s. aussieht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hob Isa a.s. zu sich und sie nahmen sich diesen Jungen, haben ihn dann gekreuzigt und haben ihn hingerichtet, glaubend, dass dieser Isa ist. Aber Isa a.s. wurde nicht getötet, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hob ihm empor zu sich und er wird dann, und das ist eines der großen Zeichen, dann wieder herabsteigen, dann wenn Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. Und wir werden dann sehen, wann er und wie er herabsteigen wird und was er tun wird, dann in den nächsten Predigten. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.